Kundgabe 8824. Empfangen am 1. und 2.7.1964. Einstellung anderer Religionen zu Jesus Christus. Immer werdet ihr euch fragen, warum ich nicht denen das Wissen vermittle von Jesus und seinem Erlösungswerk, die an ihrer Vollendung ernstlich arbeiten, aber anderen Geistesrichtungen angehören. Dass diese den Glauben an seine Mission nicht annehmen und dennoch ihnen ein Streben nach Vollendung noch in diesem Leben nicht abzusprechen ist. Sie erkennen ein Wesen über sich an als höchst weise, liebevoll und mächtig und suchen nun, sich dessen Gunst zu erringen durch Selbstverleugnung, durch Askese und Liebedienste an anderen Mitmenschen. Sie sind auch bereit, das schwerste Erdenleben auf sich zu nehmen, um ihrer Vollendung willen. Doch sie sondern sich zumeist von den Menschen ab. Auch diese Menschen haben Kenntnis von Jesus, wenn auch zuvor nur um den Menschen Jesus, der sein Leben lassen musste am Kreuz, und es ist also keine Unwissenheit. Es wäre ihre Pflicht, sich mit ihm auseinanderzusetzen, sonderlich dann, wenn sie als Lehrer der Mitmenschen auftreten wollen, wenn sie ihres Wissens wegen eine Vorrangstellung einnehmen. Denn es ist ihnen auch der Vorgang bekannt, dem der Mensch Jesus rein menschlich ausgesetzt war. So wie nun ein Lichtwesen verkörpert ist auf Erden, das ohne Ursünde nur zum Zwecke einer Mission zur Erde niedergestiegen ist, so wird dieses Lichtwesen auch von ihm wissen. Und es sollten sich die Menschen, denen es an der Selbsterlösung gelegen ist, auch mit diesem Problem auseinandersetzen, wozu ich ihnen immer Hilfestellung geben werde, weil sie mich anerkennen, weil sie also schon jeden Widerstand gegen mich aufgegeben haben. Erlösung von ihrer Urschuld kann ihnen erst durch Jesus Christus zuteil werden. Doch jedem ernstlich zu mir Verlangenden wird es nicht schwer sein, zu dieser Erkenntnis zu kommen, geht es mir doch allein darum, den Menschen reinste Wahrheit zugehen zu lassen. Ich spreche also von denen, die als weise gelten und an denen sich die Menschen ein Beispiel nehmen sollen, die sich selbst in den Zustand versetzen können, hellsichtig zu sein und die Gabe haben, sich selbst außerhalb ihres Körpers zu bewegen, die nun aber auch die Mission des Menschen Jesus erkennen könnten, wenn sie dazu den Willen hätten. Denn die Wahrheit werde ich sie allzeit erkennen lassen. Aber gerade dieser Wahrheit verschließen sie sich trotz ihres Verlangens, sich selbst zur größten Vollendung zu bringen. Daher wird auch dort das Christentum wenig Anklang finden und so nach auch meine Menschwerdung in Jesus nicht anerkannt werden. Doch überall sind auch Lichtwesen verkörpert, besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Und ihnen kann es mein Geist sagen, welche Bedeutung das Erlösungswerk Jesu Christi hat. Denn sie tragen das Evangelium unter die Menschen und machen sie auf die Kraft der Liebe aufmerksam, die wahre Nachfolge Jesu, der durch Liebe und Leid gehen musste, bevor er das Erlösungswerk vollbrachte. Und nach der Liebe werden auch die Menschen bewertet. Und leicht werden die Menschen zum Erkennen der Wahrheit kommen, die in der Liebe leben. Und sie werden mich in Jesus anerkennen im jenseitigen Reich, wenn sie das Erdental verlassen haben und sie mich nun um Erlösung von der Urschuld bitten. Amen.